E.T.A. Hoffmann, Ignaz Denner. Vor alter, längst verflossener Zeit lebte in einem wilden, einsamen Forst des Fuldaischen Gebiets ein wackerer Jägersmann, Andres mit Namen. Er war Leibjäger des Herrn Grafen Alois von Fach gewesen, den er auf weiten Reisen durch das schöne Welschland begleitet, und einmal, als sie auf den unsicheren Wegen in dem Königreich Neapel von Straßenräubern angefallen wurden, durch seine Klugheit und Tapferkeit aus großer Lebensgefahr gerettet hatte. In dem Wirtshause zu Neapel, wo sie eingekehrt waren, befand sich ein armes, bildschönes Mädchen, die von dem Hauswirt, der sie als eine Waise aufgenommen, gar hart behandelt und zu den niedrigsten Arbeiten in Hof und Küche gebraucht wurde. Andres suchte sie, so gut er sich ihr verständlich machen konnte, mit trostreichen Worten aufzurichten. Und das Mädchen fasste solche Liebe zu ihm, dass sie sich nicht mehr von ihm trennen, sondern mitziehen wollte nach dem kalten Deutschland. Der Graf von Fach, gerührt von Andres Bitten und Georginas Tränen, erlaubte, dass sie sich zu dem geliebten Andres auf den Kutschbock setzen und so die beschwerliche Reise machen durfte. Schon ehe sie über die Grenzen von Italien hinausgekommen, ließ sich Andres mit seiner Georgina trauen. Und als sie dann nun endlich zurückgekehrt waren auf die Güter des Grafen von Fach, glaubte dieser den treuen Diener recht zu belohnen, da er ihn zu seinem Revierjäger ernannte. Mit seiner Georgina und einem alten Knecht zog Andres in den einsamen, rauen Wald, den er schützen sollte, wieder die Freijäger und Holzdiebe. Statt des gehofften Wohlstandes, den ihm der Graf von Fach verheißen, führte er aber ein beschwerliches, mühseliges, dürftiges Leben und geriet bald in Kummer und Elend. Der kleine Lohn an barem Geld, den er von dem Grafen erhielt, reichte kaum hin, sich und seine Georgina zu kleiden. Die geringen Gefälle, die ihm bei Holzverkäufen zukamen, waren selten und ungewiss. Und den Garten, auf dessen Bebauung und Benutzung er angewiesen, verwüsteten oft die Wölfe und die wilden Schweine. Er mochte mit seinem Knecht auf der Hut sein, wie er wollte, so dass bisweilen in einer Nacht die letzte Hoffnung des Lebensunterhalts vereitelt ward. Dabei war sein Leben stets bedroht von den Holzdieben und Freischützen. Jeder Lockung widerstand er, als ein wackerer, frommer Mann, der lieber darben als ungerechtes Gut an sich bringen wollte, und verwaltete sein Amt getreulich und tapfer. Deshalb stellten sie ihm nach auf gefährliche Weise, und nur seine treuen Doggen schützten ihn vor nächtlichem Überfall des Raubgesindels. Georgina, des Klimas und der Lebensweise in dem wilden Forst ganz ungewohnt, welkte zusehends hin. Die Geburt eines Knaben warf Georgina endlich auf das Krankenlager. Und immer schwächer und schwächer werdend, sah sie ihr Ende vor Augen. Dumpf in sich hinbrütend, schlich der unglückliche Andres umher. Alles Glück war mit der Krankheit seines Weibes von ihm gewichen. Wie neckendes, gespenstisches Wesen guckte das Wild aus den Büschen, so wie er sein Gewehr abdrückte, war es verstoben in der Luft. Er konnte kein Tier mehr treffen, und nur sein Knecht, ein geübter Schütze, beschaffte das Wild, welches er dem Grafen von Fach zu liefern gehalten war. Einst saß er an Georginas Bette, den starren Blick auf das geliebte Weib gerichtet, die ermattet zum Tode kaum mehr atmete. In dumpfem, lautlosem Schmerz hatte er ihre Hand gefasst und hörte nicht das Ächzen des Knaben, der nahrungslos verschmachten wollte. Der Knecht ging schon am frühen Morgen nach Fulda, um für das letzte Ersparnis einige Erquickung für die Kranke herbeizuschaffen. Kein menschliches, tröstendes Wesen war weit und breit zu finden. Nur der Sturm heulte in schneidenden Tönen des entsetzlichen Jammers durch die schwarzen Tannen. Und die Doggen winselten wie in trostloser Klage um den unglücklichen Herrn. Da hörte Andres auf einmal es vor dem Hause daherschreiten. Er glaubte, es wäre der zurückkehrende Knecht, unerachtet er ihn nicht so früh erwarten konnte. Aber die Hunde sprangen heraus und bellten heftig. Es musste ein Fremder sein. Andres ging vor die Tür. Da trat ihm ein langer, hagerer Mann entgegen, in grauem Mantel, die Reisemütze tief ins Gesicht gedrückt. Ei, wie bin ich doch hier im Walde so irre gegangen. Der Sturm tobt von den Bergen herab, wir bekommen ein schrecklich Wetter. Möchtet ihr nicht erlauben, lieber Herr, dass ich in euer Haus eintreten und mich von dem beschwerlichen Wege erholen und erquicken dürfte zur weiteren Reise? Ach Herr, erwiderte der betrübte Andres, ihr kommt in ein Haus der Not und des Elends. Und außer dem Stuhl, auf dem ihr ausruhen könnt, vermag ich kaum euch irgendeine Erquickung anzubieten. Meinem armen, kranken Weibe mangelt es selbst daran. Und mein Knecht, den ich nach Fulda geschickt, wird erst am späten Abend etwas zur Labung herbeibringen. Unter diesen Worten waren sie in die Stube getreten. Der Fremde legte seine Reisemütze und seinen Mantel ab, unter dem er ein Felleisen und ein Kistchen trug. Er zog auch ein Stilett und ein paar Terzerole hervor, die er auf den Tisch legte. Andres war an Georginas Bett getreten. Sie lag in bewusstlosem Zustande. Der Fremde trat ebenfalls hinzu, schaute die Kranke lange mit scharfen, bedächtigen Blicken an und ergriff ihre Hand, den Puls sorglich erforschend. »Seid ganz ruhig. Eurem Weibe fehlt nichts als kräftige, gute Nahrung. Und vor der Hand wird ihr ein Mittel, das zugleich reizt und stärkt, die besten Dienste tun. Ich bin zwar kein Arzt, sondern vielmehr ein Kaufmann, allein doch in der Arzneiwissenschaft nicht unerfahren und besitze aus uralter Zeit her manches Arkanum, welches ich mit mir führe und auch wohl verkaufe.« Damit öffnete der Fremde sein Kistchen, holte eine Viole heraus, tröpfelte von dem ganz dunkelroten Liquor etwas auf Zucker und gab es der Kranken. Dann holte er aus dem Felleisen eine kleine, geschliffene Flasche köstlichen Rheinweins und flößte der Kranken ein paar Löffel voll ein. Den Knaben befahl er, nur dicht an der Mutter Brust gelehnt ins Bette zu legen und beide der Ruhe zu überlassen. Dem Andres war es zumute, als sei ein Heiliger herabgestiegen in die Einöde, ihm Trost und Hilfe zu bringen. Anfangs hatte ihn der stechende, falsche Blick des Fremden abgeschreckt. Jetzt wurde er durch die sorgliche Teilnahme, durch die augenscheinliche Hilfe, die er der armen Georgina leistete, zu ihm hingezogen. Er erzählte dem Fremden unverhohlen, wie er eben durch die Gnade, die ihm sein Herr, der Graf von Fach, angedeihen lassen wollen, in Not und Elend geraten sei und wie er wohl Zeit seines Lebens nicht aus drückender Armut und Dürftigkeit kommen werde. Der Fremde tröstete ihn dagegen und meinte, wie oft ein unverhofftes Glück dem Hoffnungslosesten alle Güter des Lebens bringe und dass man wohl etwas wagen müsse, das Glück selbst sich dienstbar zu machen, als Georgina mit einem tiefen Seufzer aus dem Schlaf, in den sie versunken, erwachte. Sie fühlte sich wunderbarlich gestärkt. Auch der Knabe lächelte hold und lieblich an ihrer Brust. Andres war außer sich vor Freude. Er weinte, er betete, er jubelte durch das Haus. Der Knecht war indessen zurückgekommen und bereitete, so gut er es vermochte, von den mitgebrachten Lebensmitteln das Mahl, an dem nun der Fremde teilnehmen sollte. Der Fremde kochte selbst eine Kraftsuppe für Georgina. Und man sah, dass er allerlei Gewürz und Ingredienzien hineinwarf, die er bei sich getragen. Es war später Abend geworden. Der Fremde musste daher bei dem Andres übernachten, und er bat, dass man ihn in derselben Stube, wo Andres und Georgina schliefen, ein Strohlager bereiten möge. Das geschah. Andres, den die Besorgnis um Georgina nicht schlafen ließ, bemerkte, wie der Fremde beinahe bei jedem stärkeren Atemzuge Georginas auffuhr, wie er stündlich aufstand, leise sich ihrem Bette näherte, ihren Puls erforschte und ihr Arznei eintröpfelte. Als der Morgen angebrochen, war Georgina wieder zusehends besser geworden. Andres dankte dem Fremden, den er seinen Schutzengel nannte, aus der Fülle seines Herzens. Auch Georgina äußerte, wie ihn wohl auf ihr inbrünstiges Gebet Gott selbst gesendet habe zu ihrer Rettung. Dem Fremden schienen diese lebhaften Ausbrüche des Danks in gewisser Art beschwerlich zu fallen. Er war sichtlich verlegen und äußerte einmal über das andere, wie er ja ein Unmensch sein müsse, wenn er nicht der Kranken mit seiner Kenntnis und den Arzneimitteln, die er bei sich führe, habe beistehen sollen. Übrigens sei nicht Andres, sondern er zum Dank verpflichtet, da man ihn, der Not unerachtet, die im Hause herrsche, so gastlich aufgenommen. Und er wolle auch keineswegs diese Pflicht unerfüllt lassen. Er zog einen wohlgefüllten Beutel hervor und nahm einige Goldstücke heraus, die er dem Andres hinreichte. »Ei Herr«, sagte Andres, »wie und wofür soll ich denn so vieles Geld von euch annehmen? Euch in meinem Hause zu beherbergen, da ihr euch in dem wilden, weitläufigen Forst verirrt hattet, das war ja Christenpflicht, und dünkte euch das irgendeines Dankes wert, so habt ihr mich ja überreich, ja mehr als ich es nur mit Worten sagen mag, dadurch belohnt, dass ihr als ein weiser, kunsterfahrener Mann mein liebes Weib vom augenscheinlichen Tode rettetet. Ach Herr, was ihr an mir getan, werde ich euch ewiglich nicht vergessen. Und Gott möge es mir verleihen, dass ich die edle Tat euch mit meinem Leben und Blut lohnen könne.« Bei diesen Worten des wackeren Andres fuhr es wie ein rascher, funkelnder Blitz aus den Augen des Fremden. »Ihr müsst, braver Mann«, sprach er, »durchaus das Geld annehmen. Ihr seid das schon eurem Weibe schuldig, der ihr damit bessere Nahrungsmittel und Pflege verschaffen könnt, denn dieser bedarf sie nunmehro, um nicht wieder in ihren vorigen Zustand zurückzufallen und eurem Knaben Nahrung geben zu können.« »Ach Herr, verzeiht es, aber eine innere Stimme sagt mir, dass ich euer unverdientes Geld nicht nehmen darf. Wollt ihr großmütig handeln und an mir Armen ein Übriges tun, so lasst mir ein Fläschlein von eurer wundervollen Arznei zurück, damit durch ihre Kraft mein Weib ganz genese. Nun, wenn ihr denn durchaus mein Geld nicht annehmen wollt, so schenke ich es eurem lieben Weibe, die meinen guten Willen, euch aus der bitteren Not zu retten, nicht verschmähen wird.« Damit griff er noch einmal in den Beutel, und sich der Georgina nähernd, gab er ihr wohl noch einmal so viel Geld, als er vorhin dem Andres angeboten hatte. Georgina sah das schöne, funkelnde Gold mit vor Freude leuchtenden Augen. Sie konnte kein Wort des Dankes herausbringen. Die hellen Tränen schossen ihr die Wangen herab. Der Fremde wandte sich schnell von ihr weg und sprach zu Andres: »Seht, lieber Mann, ihr könnet meine Gabe getrost annehmen, da ich nur etwas von großem Überfluss euch mitteile. Gestehen will ich euch, dass ich das nicht bin, was ich scheine. Nach meiner schlichten Kleidung und da ich wie ein dürftiger wandernder Krämer zu Fuß reise, glaubt ihr gewiss, dass ich arm bin und mich nur kümmerlich von kleinem Verdienst auf Messen und Jahrmärkten nähere. Ich muss euch jedoch sagen, dass ich durch glücklichen Handel mit den trefflichsten Kleinodien, den ich seit vielen Jahren treibe, ein sehr reicher Mann geworden und nur die einfache Lebensweise aus alter Gewohnheit beibehalten habe. In diesem kleinen Felleisen und dem Kistchen bewahre ich Juwelen und köstliche, zum Teil noch im grauen Altertum geschnittene Steine, welche viele, viele Tausende wert sind. Ich habe diesmal in Frankfurt sehr glückliche Geschäfte gemacht, so dass das wohl noch lange nicht der 100. Teil des Gewinns sein mag, was ich eurem lieben Weibe schenkte. Überdem gebe ich euch das Geld keineswegs umsonst, sondern verlange von euch dafür allerlei Gefälligkeiten. Ich wollte wie gewöhnlich von Frankfurt nach Kassel gehen und kam von Schlüchtern aus vom richtigen Wege ab. Indessen habe ich gefunden, dass der Weg durch diesen Forst, den sonst die Reisenden scheuen, gerade für einen Fußgänger recht anmutig ist, weshalb ich denn künftig auf gleicher Reise immer diese Straße einschlagen und bei euch einsprechen will. Ihr werdet daher mich jährlich zweimal bei euch eintreffen sehen, nämlich zu Ostern, wenn ich von Frankfurt nach Kassel wandere, und im späten Herbst, wenn ich von der Leipziger Michaelismesse nach Frankfurt und von dort nach der Schweiz und wohl auch nach Welschland gehe. Dann sollt ihr mich für gute Bezahlung einen, zwei, auch wohl drei Tage bei euch beherbergen. Und das ist die erste Gefälligkeit, um die ich euch ersuche. Ferner bitte ich euch, dieses kleine Kistchen, worin Waren sind, die ich in Kassel nicht brauche und das mir beim Wandern hinderlich ist, zu behalten, bis ich künftigen Herbst wieder bei euch einspreche. Nicht verhehlen will ich, dass die Waren viele Tausende wert sind, aber ich mag euch deshalb doch kaum größere Sorglichkeit empfehlen, da ich nach der Treue und Frömmigkeit, die ihr an den Tag legt, euch zutraue, dass ihr auch das Geringste, was ich euch zurückließe, sorgfältig aufbewahren würdet. Das Dritte, was ich verlange, wird euch wohl am schwersten fallen, unerachtet es mir jetzt am nötigsten tut. Ihr sollt euer liebes Weib nur auf diesen Tag verlassen und nicht aus dem Forst bis auf die Straße nach Hirschfeld geleiten, wo ich bei Bekannten einsprechen und dann meine Reise nach Kassel fortsetzen will. Denn außerdem, dass ich des Weges im Forst nicht recht kundig bin und mich daher zum zweiten Mal verirren könnte, ohne von einem so wackeren Mann wie ihr seid aufgenommen zu werden, ist es auch in der Gegend nicht recht geheuer. Euch als einem Jägersmann aus der Gegend wird man nichts anhaben, aber ich, als einsamer Wanderer, könnte wohl gefährdet werden. Andres war mit Freuden bereit, alles zu erfüllen, was man von ihm verlangte, und machte sich gleich, wie es der Fremde wünschte, zur Wanderung fertig, indem er seine Jägeruniform anzog, seine Doppelbüchse und seinen tüchtigen Hirschfänger umschnallte und dem Knecht befahl, zwei von den Doggen anzukuppeln. Der Fremde hatte unterdessen das Kistchen geöffnet und die prächtigsten Geschmeide, Halsketten, Ohrringe, Spangen herausgenommen, die er auf Georginas Bette ausbreitete, so dass sie ihre Verwunderung und Freude gar nicht bergen konnte. Als nun aber der Fremde sie aufforderte, doch eine der schönsten Halsketten umzuhängen, die reichen Spangen auf ihre wunderschön geformten Ärmel zu streifen, und ihr dann einen kleinen Taschenspiegel vorhielt, worin sie sich nach Herzenslust beschauen konnte, so dass sie in kindischer Lust aufjauchzte, da sagte Andres zu dem Fremden: »Ich bitte euch, Herr, wollt ihr denn mein armes Weib betören, dass sie von eitlem Gelüst nach solchem weltlichen Prunk und Staat nur drückender unsere Armut fühle und um alle Lebensruhe, um alle Heiterkeit gebracht werde? Packt nur eure schöne Sachen ein, lieber Herr, ich will sie euch treulich bewahren, bis ihr zurückkommt. Aber sagt mir nun, wenn, wie es der Himmel verhüten möge, euch unterdessen ein Unglück zustoßen sollte, so dass ihr nicht mehr zurückkehrtet in mein Haus, wohin soll ich dann das Kistchen abliefern und wie lange soll ich auf euch warten, ehe ich die Juwelen dem einhändige, den ihr mir nennen werdet, so wie ich euch jetzt um euren Namen bitte?« »Ich heiße Ignaz Denner und bin, wie ihr schon wisset, Kauf- und Handelsmann. Ich habe weder Weib noch Kinder. Sollte ich in 3 Jahren mich nicht sehen lassen, so behaltet das Kistchen ruhig an euch, und da ich wohl weiß, dass beide, ihr und Georgina, euch sträuben werdet, das reiche Vermächtnis von mir anzunehmen, so schenke ich in jenem Fall das Kästchen mit Kleinodien eurem Knaben, dem ich, wenn ihr ihn firmen lasst, den Namen Ignatius beizugeben bitte.« Andres wusste in der Tat nicht, was er aus der seltenen Freigebigkeit und Großmut des fremden Mannes machen sollte. Er stand ganz verstummt vor ihm, indes Georgina ihm für seinen guten Willen dankte und versicherte, zu Gott und den Heiligen fleißig beten zu wollen, dass sie ihn auf seinen weiten, beschwerlichen Reisen beschützen und ihn stets glücklich in ihr Haus zurückführen möchten. Der Fremde lächelte auf seltsame Weise und sagte beim Abschied noch Georginen, dass er ausdrücklich ihr erlaube, sich, wenn es ihr Vergnügen mache, mit seinen Geschmeiden zu schmücken, da es ihr ja ohne dies in diesem einsamen, wilden Forst an jeder Belustigung mangle. Georgina errötete vor innerem Vergnügen, da sie freilich die ihrer Nation eigene Lust an glänzendem Staat und vorzüglich an kostbaren Steinen nicht unterdrücken konnte. Nun schritten Denner und Andres rasch vorwärts durch den finsteren, öden Wald. In dem dicksten Gebüsch schnupperten die Doggen umher und klafften, den Herrn mit klugen, beredten Augen anschauend. »Hier ist es nicht geheuer«, sprach Andres, spannte den Hahn seiner Büchse und schritt mit den Hunden bedächtig vor dem fremden Kaufmann her. Oft war es ihm, als rausche es in den Bäumen. Und bald erblickte er in der Ferne finstere Gestalten, die gleich wieder in dem Gebüsch verschwanden. Er wollte seine Doggen loskuppeln. »Tut das nicht, lieber Mann«, rief Denner, »denn ich kann euch versichern, dass wir nicht das Mindeste zu fürchten haben.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als nur wenige Schritte von ihnen ein großer, schwarzer Kerl mit struppigen Haaren und großem Knebelbart eine Büchse in der Hand aus dem Gebüsch heraustrat. Andres machte sich schussfertig. Schießt nicht, rief Denner. Der schwarze Kerl nickte ihm freundlich zu und verlor sich in den Bäumen. Endlich waren sie aus dem Walde heraus, auf der lebhaften Landstraße. Nun danke ich euch herzlich für euer Geleite, sprach Denner. Kehrt nur jetzt in eure Wohnung zurück. Sollten euch wieder solche Gestalten aufstoßen, wie wir sie gesehen, so zieht ruhig eure Straße fort, ohne euch darum zu kümmern. Tut, als wenn ihr gar nichts bemerktet. Behaltet eure Doggen am Strick. Ihr werdet ohne alle Gefahr eure Wohnung erreichen. Andres wusste nicht, was er von dem Allen und von dem wunderlichen Kaufmann denken sollte, der, wie ein Geisterbeschwörer, den Feind zu bannen und von sich abzuhalten schien. Er konnte nicht begreifen, warum er denn erst sich habe durch den Wald geleiten lassen. Getrost schritt Andres durch den Forst zurück. Es stieß ihm durchaus nichts Verdächtiges auf, und er kam wohlbehalten in sein Haus, wo ihm seine Georgina, die sich munter und kräftig aus dem Bette gemacht, voll Freude in die Arme fiel. Durch die Freigebigkeit des fremden Kaufmanns bekam die kleine Haushaltung des Andres eine ganz andere Gestalt. Kaum war nämlich Georgina ganz genesen, als er mit ihr nach Fulda ging und außer den nötigsten Bedürfnissen noch manches Stück einkaufte, das ihrer häuslichen Einrichtung abging und wodurch diese das Ansehen eines gewissen Wohlstandes erhielt. Dazu kam, dass seit dem Besuch des Fremden die Freijäger und Holzdiebe aus der Gegend gebannt schienen und Andres seinem Posten ruhig vorstehen konnte. Auch sein Jagdglück war wiedergekehrt, so dass er wie sonst beinahe niemals einen Fehlschuss tat. Der Fremde stellte sich zu Michaelis wieder ein und blieb 3 Tage. Der hartnäckigen Weigerung der Wirtsleute unerachtet, war er doch wieder so freigebig wie das erste Mal. Er versicherte, es sei nun einmal seine Absicht, sie in Wohlstand zu versetzen und so sich selbst das Absteigequartier im Walde freundlicher und angenehmer zu machen. Nun konnte die bildhübsche Georgina sich besser kleiden. Sie gestand dem Andres, dass sie der Fremde mit einer zierlich gearbeiteten goldenen Nadel, wie sie die Mädchen und Weiber in mancher Gegend Italiens durch das in Zöpfen zusammengeflochtene, aufgewirbelte Haar zu stecken pflegen, beschenkt habe. Andres zog ein finsteres Gesicht, aber in dem Augenblick war Georgina zur Tür herausgesprungen und nicht lange dauerte es, so kehrte sie zurück, ganz so gekleidet und geschmückt, wie Andres sie in Neapel gesehen hatte. Die schöne goldene Nadel prangte in dem schwarzen Haar, in das sie mit malerischem Sinn bunte Blumen geflochten. Und Andres musste sich nun selbst gestehen, dass der Fremde sein Geschenk recht sinnig gewählt hatte, um seine Georgina wahrhaft zu erfreuen. Georgina meinte, dass der Fremde wohl ihr Schutzengel sei, der sie aus der tiefsten Dürftigkeit zum Wohlstande erhebe, und dass sie gar nicht begreife, wie Andres so wortkarg, so verschlossen gegen den Fremden und überhaupt so traurig, so in sich gekehrt bleiben könne. Ach, liebes Herzensweib, die innere Stimme, welche mir damals so laut sagte, dass ich durchaus nichts von dem Fremden annehmen dürfe, die schweigt bis jetzt keineswegs. Ich werde oft von inneren Vorwürfen gemartert. Es ist mir, als ob mit dem Gelde des Fremden Unrechtes Gut in mein Haus gekommen sei. Ich kann mich jetzt wohl öfter mit einer kräftigen Speise, mit einem Glase Wein erlaben. Glaube mir aber, liebe Georgina, war einmal ein guter Holzverkauf vorgefallen und hatte mir der liebe Gott ein paar ehrlich verdiente Groschen mehr beschert als gewöhnlich, dann schmeckte mir ein Glas geringen Weins viel besser als jetzt der gute Wein, den der Fremde uns mitbringt. Ich kann mich mit diesem sonderbaren Kaufmann durchaus nicht befreunden. Ja, es ist mir in seiner Gegenwart oft ganz unheimlich zumute. Hast du wohl bemerkt, liebe Georgina, dass er niemanden fest anzuschauen vermag? Und dabei blitzt es zuweilen aus seinen tiefliegenden kleinen Augen so sonderbar heraus. Und dann kann er bei unseren schlichten Reden oft so bübisch, möchte ich sagen, lachen, dass es mich eiskalt überläuft. Ach, möchten nur nicht meine inneren Gedanken wahr werden, aber oft ist mir, als liege allerlei schwarzes Unheil im Hintergrunde, das nun der Fremde mit einem Mal hervorrufen werde, nachdem er uns in seinen künstlichen Schlingen gefangen. Der Fremde sprach bei Andres wieder ein, als sein Knabe, ein wunderschönes Kind, ganz der Mutter Ebenbild, gerade 9 Monate alt geworden. Es war Georginas Namenstag. Sie hatte den Kleinen fremdartig und sonderbar herausgeputzt, sich selbst in ihre liebe neapolitanische Tracht geworfen und ein besseres Mahl als gewöhnlich bereitet, wozu der Fremde eine Flasche köstlichen Weins aus dem Felleisen hergab. Als sie nun fröhlich bei Tische saßen und der kleine Knabe mit solch wunderbar verständigen Augen umherblickte, hub der Fremde an: »Euer Kind verspricht in der Tat mit seinem besonderen Wesen schon jetzt recht viel. Und es ist schade, dass ihr nicht imstande sein werdet, es gehörig zu erziehen. Ich hätte euch wohl einen Vorschlag zu tun. Ihr werdet ihn aber verwerfen wollen, unerachtet ihr bedenken möchtet, dass er nur euer Glück, euren Wohlstand bezweckt. Ihr wisst, dass ich reich und ohne Kinder bin. Ich fühle eine ganz besondere Liebe und Zuneigung zu eurem Knaben. Gebt mir ihn. Ich bringe ihn nach Straßburg, wo er von einer Freundin von mir, einer alten, ehrbaren Frau, auf das Beste erzogen werden und mir, so wie euch, große Freude machen soll. Ihr werdet mit eurem Kinde einer großen Last frei. Doch müsst ihr euren Entschluss schnell fassen, da ich genötigt bin, noch heute Abend abzureisen.« Bei diesen Worten des Fremden riss Georgina das Kind, das sie auf seinen Knien geschaukelt hatte, hastig fort und drückte es an ihren Busen, indem ihr die Tränen in die Augen traten. »Seht, lieber Herr«, sprach Andres, wie meine Frau euch auf euren Vorschlag antwortet. Und ebenso bin auch ich gesinnt. Eure Absicht mag recht gut sein. Aber wie möget ihr doch uns das Liebste rauben wollen, das wir auf Erden besitzen? Wie möget ihr doch das eine Last nennen, was unser Leben aufheitern würde, wären wir auch noch in der tiefsten Dürftigkeit, aus der uns eure Güte gerissen? Seht, lieber Herr, ihr sagtet selbst, dass ihr ohne Frau und Kinder wäret. Euch ist daher wohl die Seligkeit fremd, die gleichsam aus der Glorie des offenen Himmelreichs herabströmt auf Mann und Weib bei der Geburt eines Kindes. Es ist ja die reinste Liebe und Himmelswonne selbst, von der die Eltern erfüllt werden, wenn sie ihr Kind schauen, das stumm und still an der Mutter Brust liegend, doch mit gar beredten Zungen von ihrer Liebe, von ihrem höchsten Lebensglück spricht. Nein, lieber Herr, so groß auch die Wohltaten sind, die ihr uns erzeigt habt, so wiegen sie doch lange nicht das auf, was uns unser Kind wert ist. Denn wo gäbe es Schätze der Welt, die diesem Besitz gleichzustellen? Scheltet uns daher nicht undankbar, lieber Herr, dass wir euch euer Ansinnen so ganz und gar abschlagen. Wäret ihr selbst Vater, so bedürfte es weiter gar keiner Entschuldigung für uns. Nun, erwiderte der Fremde, indem er finster seitwärts blickte. Ich glaubte euch wohlzutun, indem ich euren Sohn reich und glücklich machte. Seid ihr nicht damit zufrieden, so ist davon weiter nicht die Rede. Georgina küsste und herzte den Knaben, als sei er aus großer Gefahr errettet und ihr wiedergegeben worden. 2 Jahre hindurch hatte der Fremde nun auf seinen Wanderungen den Andres besucht. Und Zeit und Gewohnheit hatten die Scheu, das Misstrauen wider Denner, endlich überwunden, so dass Andres seinen Wohlstand ruhig und heiter genoss. Im Herbst des 3. Jahres, als die Zeit, in der Denner gewöhnlich einzusprechen pflegte, schon vorüber war, pochte es in einer stürmischen Nacht hart an Andres Tür, und mehrere raue Stimmen riefen seinen Namen. Erschrocken sprang er aus dem Bette, als er aber zum Fenster herausfrug, wer ihn in finsterer Nacht so störe und wie er gleich seine Doggen loslassen werde, um solch ungebetene Gäste wegzuhetzen, da sagte einer, er möge nur aufmachen, ein Freund sei da, und Andres erkannte Denners Stimme. Als er nun mit dem Licht in der Hand die Haustür öffnete, trat ihm Denner allein entgegen. Statt der grauen, schlichten Kleidung und des Mantels trug er ein dunkelrotes Wams und einen breiten, ledernen Gurt, in dem ein Stilett und 4 Pistolen staken. Außerdem war er noch mit einem Säbel bewaffnet. Selbst das Gesicht schien verändert, indem auf der sonst glatten Stirn nun buschichte Augenbrauen lagen und ein starker, schwarzer Bart sich über Lippe und Wangen zog. »Andres«, sprach Denner, indem er ihn mit seinen funkelnden Augen anblitzte. »Andres, als ich vor beinahe 3 Jahren dein Weib vom Tode errettet hatte, da wünschtest du, dass Gott es dir verleihen möge, mir die dir erzeigte Wohltat mit deinem Blut und Leben lohnen zu können. Dein Wunsch ist erfüllt, denn es ist nunmehr der Augenblick gekommen, indem du mir deine Dankbarkeit, deine Treue beweisen kannst. Kleide dich an, nimm deine Büchse und komme mit mir. Nur wenige Schritte von deiner Wohnung sollst du das Übrige erfahren.« Andres wusste nicht, was er von Denners Zumutung halten sollte. Der Worte, die er ihm vorhielt, indessen wohl eingedenk, versicherte er, wie er bereit sei, alles nur Mögliche für ihn zu unternehmen, sobald es nicht der Rechtschaffenheit, Tugend und Religion zuwiderlaufe. »Darüber kannst du ganz ruhig sein«, rief Denner, indem er ihm lächelnd auf die Schulter klopfte, und da er bemerkte, dass Georgina aufgesprungen war und vor Angst zitternd und bebend ihren Mann umklammerte, nahm er sie bei den Armen und sprach, sie sanft zurückziehend, »lasst euren Mann nur immer mit mir ziehen. In wenigen Stunden ist er wieder gesund bei euch und bringt euch vielleicht was Schönes mit. Habe ich es denn jemals böse mit euch gemeint? habe ich selbst dann, wenn ihr mich verkanntet, nicht immer euch Gutes erzeigt. Wahrhaftig, ihr seid recht besondere, misstrauische Leute. Andres zauderte noch immer, sich anzukleiden. Da wandte Denner sich zu ihm und sprach mit zornigem Blick: »Ich hoffe, du wirst deine Zusage halten, denn es gilt nunmehr, das zu beweisen mit der Tat, was du gesprochen.« Schnell war nun Andres angekleidet, und indem er mit Denner zur Tür herausschritt, sprach er noch einmal: »Alles, lieber Herr, will ich für euch tun, doch etwas Unrechtes werdet ihr wohl von mir nicht fordern, da ich auch das Kleinste, was wider mein Gewissen liefe, nicht vollbringen würde.« Denner antwortete nichts, sondern schritt rasch vorwärts. Sie waren durch das Dickicht gedrungen bis auf einen ziemlich geräumigen Rasenplatz. Da pfiff Denner dreimal, dass der Ton ringsumher aus den schaurigen Klüften widerhallte, und überall in den Büschen flackerten Windlichter auf und es rauschte und klirrte in den dunklen Gängen, bis sich schwarze, grässliche Gestalten gespenstisch hervordrängten und den Denner im Kreise umringten. Einer aus dem Kreise trat hervor und sprach auf Andres hindeutend: »Das ist ja wohl unser neuer Geselle, nicht wahr, Hauptmann?« »Ja, ich habe ihn aus dem Bette geholt. Er soll sein Probestück machen. Es kann nun gleich vorwärts gehen.« Andres erwachte bei diesen Worten wie aus dumpfer Betäubung. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirne. »Was? Du schändlicher Betrüger? Für einen Kaufmann gabst du dich aus und treibst ein höllisches, verruchtes Gewerbe und bist ein verworfener Räuber? Nimmermehr will ich dein Geselle sein und teilnehmen an deinen Schandtaten, zu denen du mich wie der Satan selbst auf künstliche, hämische Weise verlocken wolltest. Lass mich gleich fort, du frevlerischer Bösewicht, und räume mit deiner Rotte dies Gebiet, sonst verrate ich deine Schlupfwinkel der Obrigkeit und du bekommst den Lohn für deine Schandtaten. Denn nun weiß ich es wohl, dass du selbst der schwarze Ignaz bist, der mit seiner Bande an der Grenze gehauset und geraubt und gemordet hat. Gleich lasse mich fort. Ich will dich nie mehr schauen.« Denner lachte laut auf. »Was, du feiger Bube, du unterstehst dich mir zu trotzen, dich meinem Willen, meinem Machtwort entziehen zu wollen? Bist du nicht längst schon unser Geselle? Lebst du nicht schon seit beinahe 3 Jahren von unserem Gelde? Schmückt sich dein Weib nicht mit unserem Raube? Nun stehst du unter uns und willst nicht arbeiten dafür, was du genossen. Folgst du uns nun nicht? Zeigst du dich nicht gleich als unseren rüstigen Kumpan? So lasse ich dich gebunden in unsere Höhle werfen und meine Gesellen ziehen nach deiner Wohnung, zünden sie an und ermorden dein Weib und deinen Knaben. Doch ich werde wohl diese Maßregel, die nur eine Folge deiner Halsstarrigkeit sein würde, nicht ergreifen dürfen. Nun, wähle. Es ist Zeit, wir müssen fort.« Andres sah nun wohl ein, dass die mindeste Weigerung seiner Geliebten Georgina und dem Knaben das Leben kosten würde. Den verräterischen, bübischen Denner im Innern zur Hölle verfluchend, beschloss er daher, in seinen Willen sich scheinbar zu fügen, rein von Diebstahl und Mord zu bleiben und das tiefere Eindringen in die Schlupfwinkel der Bande nur dazu zu benutzen, bei der ersten günstigen Gelegenheit ihre Aufhebung und Einziehung zu bewirken. Es war auf nichts Geringeres abgesehen, als die Wohnung eines reichen Pachters, die von dem Dorfe abgelegen, unfern dem Walde stand, zu überfallen und auszuplündern. Man wusste, dass der Pachter außer dem vielen Gelde und den Kostbarkeiten, die er besaß, eben jetzt für verkauftes Getreide eine sehr bedeutende Summe eingenommen hatte, die er bei sich bewahrte, und umso mehr versprachen sich die Räuber einen reichen Fang. Die Windlichter wurden ausgelöscht, und still zogen die Räuber durch die engen Schleichwege, bis sie dicht an dem Gebäude standen, welches einige von der Bande umringten. Andere dagegen stiegen über die Mauer und sprengten von innen das Hoftor. Einige wurden auf Wache ausgestellt, und unter diesen befand sich Andres. Bald hörte er, wie die Räuber die Türen abbrachen und ins Haus stürmten. Er vernahm ihr Fluchen, ihr Geschrei, das Geheul der Gemisshandelten. Es fiel ein Schuss. Der Pachter, ein beherzter Mann, mochte sich zur Wehre setzen. Dann wurde es stiller. Aufgesprengte Schlösser klirrten, Räuber schleppten Kisten zum Hoftor heraus. Einer von des Pachters Leuten musste in der Finsternis entwischt und ins Dorf gerannt sein. Denn auf einmal tönte die Sturmglocke durch die Nacht, und bald darauf strömten Haufen mit hell auflodernden Lichtern die Straße herauf nach der Pachterwohnung. Nun fiel Schuss auf Schuss. Die Räuber sammelten sich im Hofe und streckten alles nieder, was sich der Mauer näherte. Sie hatten ihre Windfackeln angezündet. Andres, der auf einer Anhöhe stand, konnte alles übersehen. Mit Entsetzen erblickte er unter den Bauern Jäger in der Liverei seines Herrn, des Grafen von Fach. Was sollte er tun? Sich zu ihnen zu begeben war unmöglich. Nur die schnellste Flucht konnte ihn retten. Aber wie festgezaubert stand er da, hinstarrend in dem Pachterhof, wo das Gefecht immer mörderischer wurde. Denn durch eine kleine Pforte an der anderen Seite waren die Fachschen Jäger gedrungen und mit den Räubern handgemein geworden. Die Räuber mussten zurück. Sie drängten sich fechtend durch das Tor nach der Gegend hin, wo Andres stand. Er sah Dennern, der unaufhörlich lud und schoss und niemals fehlte. Ein junger, reich gekleideter Mann, von fachschen Jägern umgeben, schien den Anführer zu machen. Auf ihn legte Denner an. Aber noch ehe er abdrückte, stürzte er von einer Kugel getroffen mit einem dumpfen Schrei nieder. Die Räuber flohen. Schon stürzten die fachschen Jäger herbei, da sprang, wie von unwiderstehlicher Macht getrieben, Andres herbei und rettete Dennern, den er, stark wie er war, auf die Schultern warf und schnell forteilte. Ohne verfolgt zu werden, erreichte er glücklich den Wald. Nur einzelne Schüsse fielen hin und wieder, und bald wurde es ganz still. Ein Zeichen, dass es den Räubern, die nicht verwundet auf dem Platze liegen geblieben, geglückt war, in den Wald zu entkommen, und dass es den Jägern und Bauern nicht ratsam schien, in das Dickicht einzubrechen. Setze mich nur nieder, Andres. Ich bin in den Fuß verwundet und verdammt, dass ich umstürzte, denn unerachtet mich die Wunde sehr schmerzt, glaube ich doch nicht einmal, dass sie bedeutend ist. Andres tat es. Denner holte eine kleine Fiole aus der Tasche und als er sie öffnete, strahlte ein helles Licht heraus, bei dem Andres die Wunde genau untersuchen konnte. Denner hatte recht. Nur ein Streifschuss hatte den rechten Fuß getroffen, der stark blutete. Andres verband die Wunde mit seinem Schnupftuch. Denner ließ seine Pfeife ertönen, aus der Ferne wurde geantwortet, und nun bat er den Andres, ihn sachte den schmalen Waldweg heraufzuführen, denn bald würden sie an Ort und Stelle sein. Wirklich dauerte es auch nicht lange, so sahen sie den Schein von Windlichtern durch das dunkle Gebüsch brechen und hatten jenen Rasenplatz erreicht, von dem sie ausgegangen und wo sie die übrig gebliebenen Räuber bereits versammelt fanden. Alle jauchzten vor Freude auf, als Denner unter sie trat, und rühmten den Andres, der, tief in sich gekehrt, kein Wort vorzubringen vermochte. Es fand sich, dass über die Hälfte der Bande tot oder hart verwundet auf dem Platze liegen geblieben war. Indes hatten einige von den Räubern, die dazu bestimmt waren, den Raub in Sicherheit zu bringen, mitten im Gefecht wirklich mehrere Kisten mit kostbarem Gerät sowie eine ansehnliche Summe Geld fortzuschaffen gewusst, so dass, unerachtet das Unternehmen schlimm ausgegangen, doch die Beute ansehnlich blieb. Als nun das Nötige besprochen, wandte sich Denner zu Andres und sprach: »Ich habe dein Weib vom Tode errettet. Du hast mich in dieser Nacht der Gefangenschaft entzogen und mich folglich auch von dem mir gewissen Tode befreit. Wir sind quitt. Du kannst in deine Wohnung zurückkehren. In den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen, verlassen wir die Gegend. Du magst daher ganz ruhig darüber sein, dass wir dir Ähnliches so wie heute zumuten werden. Du bist ja so ein gottesfürchtiger Narr und uns nicht brauchbar. Es ist indessen billig, dass du Teil am heutigen Raube nehmest und überdem für meine Rettung belohnt werdest. Nimm daher diesen Beutel mit Gold und behalte mich in gutem Andenken, denn übers Jahr hoffe ich, bei dir einzusprechen. Gott, der Herr soll mich behüten, dass ich auch nur einen Pfennig von eurem schändlichen Raube nehmen sollte. habt ihr mich doch nur durch die abscheulichsten Drohungen gezwungen mitzugehen, welches ich ewiglich bereuen werde. Wohl mag es Sünde gewesen sein, dass ich dich, du schändlicher Bösewicht, der gerechten Strafe entzogen habe. Aber Gott im Himmel mag es mir nach seiner Langmut verzeihen. Es war, als flehe in dem Augenblick meine Georgina um dein Leben, da du das ihrige errettet. Und ich konnte nicht anders, als dass ich dich mit Gefahr meines Lebens und meiner Ehre, ja das Wohl und Weh meines Weibes und meines Kindes aufs Spiel setzend, der Gefahr entriss. Denn sprich, was wäre aus mir, wenn man mich verwundet, ja, was wäre aus meinem armen Weibe, meinem Knaben geworden, wenn man mich erschlagen unter deiner verruchten Mörderbande gefunden hätte? Aber sei überzeugt, dass, wenn du die Gegend nicht verlässest, wenn nur ein einziger hier geschehener Raub oder Mord mir kund wird, ich augenblicklich nach Fulda gehe und der Obrigkeit deine Schlupfwinkel verrate. Die Räuber wollten über den Andres herfallen, um ihn für seine Reden zu züchtigen. Denn er verbot es ihnen jedoch, indem er sagte, »Lass doch den albernen Kerl schwatzen, was tut das uns?« »Andres, du bist in meiner Gewalt, so wie dein Weib und dein Knabe. Du sowohl als diese sollen aber ungefährdet bleiben, wenn du mir versprichst, dich ruhig in deiner Wohnung zu halten und über deine Mitwissenschaft von dem Vorfall dieser Nacht gänzlich zu schweigen. Das Letzte rate ich dir umso mehr, als meine Rache dich furchtbar treffen und überdem die Obrigkeit dir selbst wohl deine Hilfe bei der Tat, sowie, dass du schon lange von meinem Reichtum genossest, nicht so hingehen lassen würde. Dagegen verspreche ich dir noch einmal, dass ich die Gegend gänzlich räumen will und wenigstens von mir und meiner Bande hier kein Unternehmen mehr ausgeführt werden soll.« Nachdem Andres notgedrungen diese Bedingungen des Räuberhauptmanns eingegangen war und feierlich versprochen hatte zu schweigen, wurde er von zwei Räubern durch wild verwachsene Fußsteige auf den breiten Waldweg geführt, und es war längst heller Morgen worden, als er in sein Haus trat und die vor Sorge und Angst totenbleiche Georgina umarmte. Er sagte ihr nur im Allgemeinen, dass sich ihm Denner als der verruchteste Bösewicht offenbart und er daher alle Gemeinschaft mit ihm abgebrochen habe. Nie solle er mehr seine Schwelle betreten. Aber das Juwelenkästchen, unterbrach ihn Georgina. Da fiel es dem Andres wie eine schwere Last aufs Herz. An die Kleinodien, die Denner bei ihm zurückgelassen, hat er nicht gedacht. Und unerklärlich schien es ihm, dass Dennern auch nicht ein Wort darüber entfallen war. Er ging mit sich zu Rate, was er wohl mit diesem Kästchen anfangen solle. Zwar dachte er daran, es nach Fulda zu bringen und der Obrigkeit zu übergeben. Wie sollte er aber den Besitz desselben beschönigen, ohne sich wenigstens dringender Gefahr auszusetzen, das dem Denner einmal gegebene Wort zu brechen? Er beschloss endlich, diesen Schatz getreulich zu bewahren, bis der Zufall ihm Gelegenheit darbieten würde, es Dennern wieder zuzustellen oder, besser noch, es ohne sein Wort zu brechen, an die Obrigkeit zu bringen. Nur dem Zufall, dass der Neffe des Grafen von Fach, von mehreren Leuten seines Oheims begleitet, eben in dem Dorf, das unfern der Pachterwohnung lag, übernachtete, und auf den ersten Lärm den Bauern, die gegen die Räuber auszogen, zu Hilfe eilte, hatte der Pachter die Rettung seines Lebens und des größten Teils seiner Barschaft zu verdanken. Drei von den Räubern, die auf dem Platz geblieben waren, lebten noch den anderen Tag und gaben Hoffnung, von ihren Wunden zu genesen. Man hatte sie sorgfältig verbunden und in das Dorfgefängnis gesperrt. Als man indessen am frühen Morgen des dritten Tages sie abführen wollte, fand man sie durch viele Stiche ermordet, ohne dass man hätte erraten können, wie das zugegangen. Jede Hoffnung der Gerichte, von den Gefangenen näheren Aufschluss über die Bande zu erhalten, war daher vereitelt. Alle Nachforschungen blieben fruchtlos. Es war unmöglich, den Räubern auf die Spur zu kommen. Und Andres überzeugte sich bald, dass Denner Wort gehalten und die Gegend mit seiner Bande verlassen hatte. Das Geld, welches er noch von Denners Geschenken übrig behalten, sowie die goldene Nadel, legte er zu den Kleinodien in das Kistchen. denn er wollte nicht noch mehr Sünde auf sich laden und von geraubtem Gelde sich gütlich tun. So kam es denn, dass Andres bald wieder in die vorige Dürftigkeit und Armut geriet. Aber immer mehr erheiterte sich sein Inneres, je längere Zeit verstrich, ohne dass irgendetwas sein ruhiges Leben verstört hätte. Nach 2 Jahren gebar ihm sein Weib noch einen Knaben, ohne jedoch wie das erste Mal zu erkranken, wiewohl sie sich herzlich nach jener besseren Kost und Pflege sehnte, die ihr damals so wohlgetan. Andres saß einst in der Abenddämmerung traulich mit seinem Weibe zusammen, die den jüngst geborenen Knaben an der Brust hatte, während der Ältere sich mit dem großen Hunde herumbalgte, der als Liebling seines Herrn wohl in der Stube sein durfte. Da kam der Knecht hinein und sagte, wie ein Mensch, der ihm ganz verdächtig vorkomme, schon seit beinahe 1 Stunde um das Haus herumschleiche. Andres war im Begriff, mit seiner Büchse hinauszugehen, als er vor dem Hause seinen Namen rufen hörte. Er öffnete das Fenster und erkannte auf den ersten Blick den verhassten Ignaz Denner, der sich wieder in den grauen Kaufmannshabit geworfen hatte und ein Felleisen unter dem Arme trug. »Andres«, rief Denner, »du musst mir diese Nacht Herberge geben in deinem Hause, morgen ziehe ich weiter.« »Was? Du unverschämter, verruchter Bösewicht«, rief Andres in vollem Zorn. »Du wagst es, dich wieder hier sehen zu lassen? Habe ich dir nicht treulich Wort gehalten, nur damit du dein Versprechen erfüllen und auf immer diese Gegend verlassen solltest? Du darfst nicht mehr meine Schwelle betreten. Entferne dich schnell, oder ich schieße dich mörderischen Buben nieder. Doch warte, ich will dir dein Gold, dein Geschmeide, womit du Satan mein Weib verblenden wolltest, hinabwerfen. Dann magst du schnell forteilen. Ich lasse dir 3 Tage Zeit. Spüre ich aber dann nur auf irgendeine Weise deine und deiner Bande Gegenwart, so eile ich schnell nach Fulda und entdecke alles, was ich weiß, der Obrigkeit. Magst du nun deine Drohungen gegen mich und mein Weib erfüllen wollen, ich verlasse mich auf den Beistand Gottes und werde dich, Bösewicht, mit meinem guten Gewehr zu treffen wissen.« Nun holte Andres schnell das Kästchen herbei, um es hinabzuwerfen. Als er aber ans Fenster trat, war Denner verschwunden. Und unerachtet die Doggen die ganze Gegend rings ums Haus durchspüren mussten, war es doch nicht möglich, ihn aufzufinden. Andres sah nun wohl ein, wie er, Denners Bosheit ausgesetzt, nun in großer Gefahr schwebe. Er war daher allnächtlich auf seiner Hut. Indessen blieb alles ruhig, und Andres überzeugte sich, dass Denner nur allein den Wald durchstrichen hatte. Um indessen seinen ängstlichen Zustand zu enden, ja um sein Gewissen zu beruhigen, das ihn mit Vorwürfen quälte, beschloss er, nun nicht länger zu schweigen, sondern dem Rat in Fulda sein ganzes unverschuldetes Verhältnis mit Denner zu berichten und zugleich das Kistchen mit den kleinen Odien abzuliefern. An dem Morgen, als er sich zur Reise bereit gemacht, kam ein Bote von dem Grafen von Fach, der ihn augenblicklich auf das Schloss seines Herrn mitgehen hieß. Statt nach Fulda wanderte er also fort mit dem Boten nach dem Schloss. Nicht ohne Bangigkeit, was wohl dieser ganz ungewöhnliche Ruf seines Herrn zu bedeuten haben werde. Als er in dem Schloss angekommen, musste er gleich in das Zimmer des Grafen treten. »Freue dich, Andres«, rief dieser ihm entgegen, »dich hat ein ganz unerwartetes Glück getroffen. Erinnerst du dich wohl noch unseres alten mürrischen Hauswirts in Neapel, des Pflegevaters deiner Georgina? Der ist gestorben, aber auf dem Sterbebette hatte ihn noch das Gewissen gerührt wegen der abscheulichen Behandlung des armen verwaisten Kindes, und deshalb hat er ihr 2000 Dukaten vermacht, die bereits in Wechselbriefen in Frankfurt angekommen sind und die du bei meinem Bankier heben kannst. Willst du dich gleich nach Frankfurt aufmachen, so lasse ich dir auf der Stelle das nötige Zertifikat ausfertigen, damit dir das Geld ohne Anstand ausgezahlt werde.« Den Andres machte die Freude sprachlos. und der Graf von Fach ergötzte sich nicht wenig an dem Entzücken seines treuen Dieners. Andres beschloss, als er sich gefasst hatte, seinem Weibe eine unvermutete Freude zu bereiten. Er nahm daher seines Herrn gnädiges Anerbieten an und machte sich, nachdem er die Urkunde zu seiner Legitimation erhalten, auf den Weg nach Frankfurt. Als er in Frankfurt angekommen, wies ihn der Bankier des Grafen, bei dem er sich meldete, an einen anderen Kaufmann, der mit der Auszahlung des Legats beauftragt sein sollte. Andres fand ihn endlich und erhielt die ansehnliche Summe wirklich ausgezahlt. Immer nur an Georgina denkend, immer danach trachtend, ihre Freude recht vollkommen zu machen, kaufte er für sie allerlei schöne Sachen und auch eine goldene Nadel, der ganz gleich, welche ihr Denner geschenkt hatte. Und da er nun das schwere Felleisen nicht wohl als Fußgänger fortbringen konnte, verschaffte er sich ein Pferd. So trat er nun, nachdem er 6 Tage abwesend gewesen, wohlgemut seine Rückreise an. Bald hatte er den Forst und seine Wohnung erreicht. Er fand das Haus fest verschlossen. Laut rief er den Knecht, seine Georgina. Niemand antwortete. Die Hunde winselten im Hause eingesperrt. Da ahnete er großes Unglück und schlug heftig an die Tür und schrie laut, »Georgina! Georgina!« Nun rauschte es am Bodenfenster. Georgina schaute heraus und rief, ach Gott, Andres, bist du es? Gepriesen sei die Macht des Himmels, dass du nur wieder da bist.« Als Andres nun durch die geöffnete Tür eintrat, fiel ihm sein Weib totenbleich und laut heulend in die Arme. Regungslos stand er da. Endlich fasste er sein Weib, die mit erschlafften Gliedern zu Boden sinken wollte, und trug sie in die Stube. Aber wie mit eisigen Krallen packte ihn das Entsetzen bei dem grässlichen Anblick. Die ganze Stube voller Blutflecke an dem Boden, an den Wänden, sein jüngster Knabe mit zerschnittener Brust tot auf seinem Bettchen. »Wo ist George? Wo ist George?« schrie Andres endlich auf in wilder Verzweiflung. Aber in dem Augenblick hörte er, wie der Knabe die Treppe herabtrippelte und nach dem Vater rief. Zerbrochene Gläser, Flaschen, Teller lagen umher. Der große, schwere Tisch, sonst an der Wand stehend, war in die Mitte des Zimmers gerückt. Eine sonderbar geformte Kohlpfanne, mehrere Fiolen und eine Schüssel mit geronnenem Blut standen auf demselben. Andres nahm sein armes Knäblein aus dem Bette. Georgina verstand ihn. Sie holte Tücher herbei, in die sie den Leichnam wickelten und im Garten begruben. Andres schnitt ein kleines Kreuz aus Eichenholz und setzte es auf den Grabhügel. Kein Wort, kein Laut entfloh den Lippen der unglücklichen Eltern. In dumpfem, düsterem Schweigen hatten sie die Arbeit vollendet und saßen nun vor dem Hause in der Abenddämmerung, den starren Blick in die Ferne gerichtet. Erst den anderen Tag konnte Georgina den Verlauf dessen, was sich in Andres Abwesenheit zugetragen, erzählen. Am 4. Tage, nachdem Andres sein Haus verlassen, hatte der Knecht zur Mittagszeit wieder allerlei verdächtige Gestalten durch den Wald wanken gesehen und Georgina deshalb des Mannes Rückkehr herzlich gewünscht. Mitten in der Nacht wurden sie durch lautes Toben und Schreien dicht vor dem Hause aus dem Schlaf geweckt. Der Knecht stürzte herein und verkündete voller Schreck, dass das ganze Haus von Räubern umringt und an eine Gegenwehr gar nicht zu denken sei. Die Doggen wüteten, aber bald schien es, als würden sie beschwichtigt, und man rief laut, Andres, Andres. Der Knecht fasste sich ein Herz, öffnete ein Fenster und rief herab, dass der Revierjäger Andres nicht zu Hause sei. Nun, es tut nichts, antwortete eine Stimme von unten herauf. Öffne nur die Tür, denn wir müssen bei euch einkehren. Andres wird bald nachfolgen. Was blieb dem Knecht übrig, als die Tür zu öffnen? Da strömte der helle Haufe der Räuber herein und begrüßte Georgina als die Frau ihres Kameraden, dem der Hauptmann Freiheit und Leben zu danken habe. Sie verlangten, dass Georgina ihnen ein tüchtiges Essen bereiten möge, weil sie nachts ein schweres Stück Arbeit vollbracht, das aber herrlich gelungen sei. Zitternd und bebend machte Georgina in der Küche ein großes Feuer an und bereitete das Mahl, wozu sie Wildbret, Wein und allerlei andere Ingredienzien von einem der Räuber empfing, der der Küchen- und Kellermeister der Bande zu sein schien. Nun wurden die Kisten und Felleisen, die sie auf ihren Packpferden mitgebracht hatten, geöffnet. Georgina hörte, wie sie vieles Geld zählten und wie die Silbergeschirre klirrten. Es schien alles verzeichnet zu werden. Endlich brachen die Räuber auf. Nur Denner blieb zurück. Er nahm eine freundliche, leutselige Miene an und sprach zu Georgina: »Ihr seid wohl recht erschreckt worden, liebe Frau, denn euer Mann scheint euch nicht gesagt zu haben, dass er schon seit geraumer Zeit unser Kamerad geworden. Es tut mir in der Tat leid, dass er nicht zu Hause gekommen ist. Er muss einen anderen Weg eingeschlagen und uns verfehlt haben. Er war mit uns auf dem Schlosse des Bösewichts, des Grafen von Fach, der uns vor 2 Jahren auf alle nur mögliche Weise verfolgt hat und an dem in voriger Nacht wir Rache nahmen. Er fiel kämpfend von eures Mannes Hand. Beruhigt euch nur, liebe Frau, und sagt dem Andres, dass er mich nun so bald nicht wiedersehen würde, da die Bande sich auf einige Zeit trennt. Heute Abend verlasse ich euch. Ihr habt lauter hübsche Kinder, liebe Frau. Das ist ja wieder ein herrlicher Knabe.« Mit diesen Worten nahm er den Kleinen von Georginas Arm und wusste mit ihm so freundlich zu spielen, dass das Kind lachte und jauchzte und gern bei ihm blieb, bis er es wieder der Mutter zurückgab. Schon war es Abend geworden, als Denner zu Georgina sagte: »Ihr merkt wohl, dass ich, unerachtet ich kein Weib und keine Kinder habe, welches mir manchmal recht nahe geht, doch gar zu gern mit kleinen Kindern spiele und tändle. Gebt mir doch euren Kleinen auf die wenigen Augenblicke, die ich noch bei euch zubringe, nicht wahr? Der Kleine ist jetzt gerade 9 Wochen alt.« Georgina bejahte das und gab, jedoch nicht ohne inneres Widerstreben, den kleinen Knaben Dennern hin, der sich mit ihm vor die Haustür setzte, und Georgina bat ihm nun, das Abendessen zu bereiten, weil er in 1 Stunde fort müsste. Kaum war Georgina in die Küche getreten, als sie sah, wie Denner mit dem Kinde auf dem Arm in die Stube ging. Bald darauf verbreitete sich ein seltsam riechender Dampf durch das Haus, der aus der Stube zu quirlen schien. Georgina wurde von unbeschreiblicher Angst ergriffen. Sie lief schnell nach der Stube und fand die Tür von innen verriegelt. Es war ihr, als höre sie das Kind leise wimmern. »Rette mein Kind aus den Klauen des Bösewichts!« so schrie sie, eine grässliche Tat ahnend, dem Knecht entgegen, der eben in das Haus trat. Dieser ergriff schnell die Axt und sprengte die Tür. Dicker, stinkender Dampf schlug ihnen entgegen. Mit einem Sprunge war Georgina im Zimmer. Der Knabe lag nackt über einer Schüssel, in die sein Blut tröpfelte. Sie sah nur noch, wie der Knecht mit der Axt ausholte, um den Denner zu treffen, wie dieser dem Schlage auswich, den Knecht unterlief und mit ihm rang. Es war ihr, als höre sie jetzt mehrere Stimmen dicht vor den Fenstern. Bewusstlos sank sie zu Boden. Als sie wieder erwachte, war es finstere Nacht geworden. Aber ganz betäubt vermochte sie nicht, die erstarrten Glieder zu regen. Endlich wurde es Tag, und nun sah sie mit Entsetzen, wie das Blut im Zimmer schwamm. Stücke von Denners Kleidern lagen überall umher, ein ausgerissener Schopf von des Knechts Haaren, die Axt blutig daneben, der Knabe vom Tische herabgeschleudert mit zerschnittener Brust. Aufs Neue wurde Georgina ohnmächtig, sie glaubte zu sterben. Aber sie erwachte wie aus dem Todesschlummer, als es schon Mittag geworden. Sie raffte sich mühsam auf. Sie rief laut den Georg, aber als niemand antwortete, glaubte sie, auch Georg sei ermordet. Die Verzweiflung gab ihr Kräfte, sie floh aus dem Zimmer in den Hof und schrie laut: »Georg, Georg!« Da antwortete es mit matter, kläglicher Stimme vom Bodenfenster herab: »Mutter, ach liebe Mutter, bist du denn da? Komm herauf zu mir, mich hungert sehr.« Schnell sprang jetzt Georgina hinauf und fand den Kleinen, der vor Angst bei dem Lärm im Hause in die Bodenkammer gekrochen war und nicht gewagt hatte, herunterzukommen. Mit Entzücken drückte Georgina den Kleinen an die Brust. Sie verschloss das Haus und wartete nun von Stunde zu Stunde in der Bodenkammer auf Andres, den sie auch verloren glaubte. Der Knabe hatte von oben herab gesehen, wie mehrere Männer ins Haus gingen und mit Dennern einen toten Menschen heraustrugen. Endlich bemerkte auch Georgina das Geld und die schönen Sachen, die Andres mitgebracht hatte. »Ach so, ist es doch wahr?« schrie sie entsetzt auf. »So bist du doch!« Andres ließ sie nicht ausreden, sondern erzählte ausführlich, welches Glück sie betroffen und wie er in Frankfurt gewesen sei, wo er sich ihre Erbschaft habe auszahlen lassen. Andres beschloss, seine besten, leicht vorzuschaffenden Sachen auf einen kleinen Leiterwagen zu packen, das Pferd vorzuspannen und so mit seinem Weibe und Kinde eine Gegend auf immer zu verlassen, die ihm nur die schrecklichsten Erinnerungen erregen und überdem niemals Ruhe und Sicherheit gewähren konnte. Eben packten sie einen Kasten, als ein starkes Pferdegetrappel immer näher und näher kam. Andres erkannte den fachschen Förster, der bei dem Schlosse wohnte. Hinter ihm ritt ein Kommando fuldaischer Dragoner. »Nun, da finden wir ja den Bösewicht gerade bei der Arbeit, seinen Raub in Sicherheit zu bringen«, rief der Kommissarius des Gerichts, der mitgekommen. »Ach, lieber Herr«, schrie Andres auf im höchsten Jammer, »so wahr Gott im Himmel lebt, so wie ich dir einst selig zu sterben hoffe, ich bin unschuldig. Ihr habt mich ja gekannt von früher Jugend her. Wie sollte ich, der ich niemals Unrechtes getan, solch ein abscheulicher Bösewicht geworden sein? Denn ich weiß wohl, dass ihr mich für einen verruchten Räuber und Teilnehmer an der Freveltat haltet, die auf dem Schlosse meines geliebten, unglücklichen Herrn verübt worden ist. Aber ich bin unschuldig bei meinem Leben und meiner Seligkeit.« »Nun«, sagte der alte Förster, »wenn du unschuldig bist, so wird das an den Tag kommen. Mag auch noch so viel wider dich sprechen. Deines Knaben und des Besitztums, was du zurücklässest, will ich mich getreulich annehmen, sodass, wenn deine und deines Weibes Unschuld erwiesen, du den Jungen frisch und munter und deine Sachen unversehrt wiederfinden sollst.« Das Geld nahm der Kommissarius des Gerichts in Beschlag. Unterweges frug Andres Georginen, wo sie denn das Kästchen verwahrt habe. Sie gestand, wie es ihr jetzt leid tue, dass sie es dem Denner überliefert, da es jetzt der Obrigkeit hätte übergeben werden können. In Fulda trennte man den Andres von seinem Weibe und warf ihn in ein tiefes, finstres Gefängnis. Nach einigen Tagen wurde er zum Verhör geführt. Man beschuldigte ihn der Teilnahme an dem im fachschen Schlosse verübten Raubmorde und ermahnte ihn, die Wahrheit zu gestehen, da schon alles wider ihn so gut als ausgemittelt sei. Andres erzählte nun getreulich alles, was sich mit ihm zugetragen. Von dem ersten Eintritt des abscheulichen Denners in sein Haus bis zu dem Augenblick seiner Verhaftung. Öffneten sich die Türen des Gerichtssaals und der abscheuliche Denner wurde hereingeführt. Als er den Andres erblickte, lachte er auf in teuflischem Hohn und sprach: »Nun, Kamerad, hast du dich auch erwischen lassen? Hat dir deines Weibes Gebet denn nicht herausgeholfen?« Die Richter forderten Dennon auf, sein Bekenntnis rücksichts des Andres zu wiederholen, und er sagte aus, dass eben der farsche Revierjäger Andres, der jetzt vor ihm stehe, schon seit 5 Jahren mit ihm verbunden und das Jägerhaus sein bester und sicherster Schlupfwinkel gewesen sei. Andres habe immer den ihm gebührenden Anteil vom Raube erhalten, wiewohl er nur 2-mal tätig bei den Räubereien mitgewirkt. Einmal nämlich bei der Beraubung des Pachters, wo er ihn, den Denner, aus der dringendsten Gefahr errettet, und dann bei dem Unternehmen gegen den Grafen Alois von Fach, der eben durch einen glücklichen Schuss des Andres getötet worden sei. Andres geriet in Wut, als er diese schändliche Lüge hörte. »Was?« schrie er. »Du verruchter, teuflischer Bösewicht! Du wagst es, mich der Ermordung meines lieben, armen Herrn anzuklagen, die du selbst verübt?« Denner lachte höhnisch und meinte, warum er denn aus allzu großer Furcht vor dem Tode noch erst das Gericht zu belügen sich unterfange, und dass es sich schlecht mit der Frömmigkeit, von der er so viel Aufhebens mache, vereinbare, dass er Gott und die Heiligen zur Bekräftigung seiner falschen Aussagen anrufe. Die Richter wussten in der Tat nicht, was sie von dem Andres, dessen Miene und Sprache die Wahrheit seiner Aussage zu bestätigen schien, sowie von Denners kalter Festigkeit denken sollten. Nun wurde Georgina vorgeführt, die in namenlosem Jammer laut weinend auf den Mann zustürzte. Sie wusste nur Unzusammenhängendes zu erzählen. Und unerachtet sie den Denner des entsetzlichen Mordes ihres Knaben anklagte, schien Denner doch keineswegs entrüstet, sondern behauptete, dass Georgina nie etwas von den Unternehmungen ihres Mannes gewusst habe, sondern ganz unschuldig sei. Andres wurde in sein Gefängnis zurückgeführt. Einige Tage nachher sagte ihm der ziemlich gutmütige Gefangenenwärter, dass sein Weib, da sowohl Denner als die übrigen Räuber fortwährend ihre Unschuld behauptet, sonst auch nichts wider sie ausgemittelt worden, der Haft entlassen sei. Der junge Graf von Fach, ein edelmütiger Herr, der sogar an seiner, des Andres Schuld zu zweifeln scheine, habe Kaution gestellt und der alte Förster Georginen abgeholt. Vergebens habe Georgina gebeten, ihren Mann sehen zu dürfen. Das sei ihr vom Gericht gänzlich abgeschlagen worden. Den armen Andres tröstete diese Nachricht nicht wenig, da mehr als sein Unglück ihm seines Weibes elender Zustand im Gefängnis zu Herzen ging. Sein Prozess verschlimmerte sich indessen von Tage zu Tage. Es war erwiesen, dass eben, wie Denner es angegeben, seit 5 Jahren Andres in einen gewissen Wohlstand geriet, dessen Quelle nur die Teilnahme an den Räubereien sein konnte. Ferner gestand Andres selbst seine Abwesenheit von Hause während der auf dem Farschen Schlosse verübten Tat, und seine Angabe wegen seiner Erbschaft und seines Aufenthalts in Frankfurt blieb verdächtig, weil er den Namen des Kaufmanns, von dem er das Geld ausgezahlt erhalten haben wollte, durchaus nicht anzugeben wusste. Der Bankier des Grafen von Fach, sowie der Hauswirt in Frankfurt, bei dem Andres eingekehrt war, versicherten einstimmig, wie sie sich des beschriebenen Revierjägers gar nicht erinnern könnten. Der Gerichtshalter des Grafen von Fach, der das Zertifikat für den Andres ausgefertigt hatte, war gestorben, und niemand von den Fachschen Dienern wusste etwas von der Erbschaft, da der Graf nichts davon geäußert, Andres aber auch davon geschwiegen, weil er, aus Frankfurt zurückkehrend, sein Weib mit dem Gelde überraschen wollte. So blieb alles, was Andres vorbrachte, um nachzuweisen, dass er zur Zeit des Raubes in Frankfurt gewesen und das Geld ehrlich erworben sei, unausgemittelt. Denner blieb dagegen bei seiner früheren Behauptung, und mit ihm stimmten sämtliche Räuber, die eingefangen worden, in allem bei. Alles dieses hätte aber die Richter noch nicht so von der Schuld des unglücklichen Andres überzeugt, als die Aussage von 2 farschen Jägern, die bei dem Schein der Flammen ganz genau den Andres erkannt und gesehen haben wollten, wie von ihm der Graf niedergestreckt wurde. Nun war Andres in den Augen des Gerichts ein verstockter, heuchlerischer Bösewicht. Und gestützt auf das Resultat aller jener Aussagen und Beweise wurde ihm die Tortur zuerkannt, um seinen starren Sinn zu beugen und ihn zum Geständnis zu bringen. Man führte ihn in die Folterkammer, wo die entsetzlichen, mit sinnreicher Grausamkeit erfundenen Instrumente lagen. Da ergriffen ihn die Knechte, banden ihn mit Stricken und marterten ihn, indem sie seine Glieder ausrenkten und Stacheln einbohrten in das gedehnte Fleisch. Andres vermochte nicht, die Qual zu ertragen. Vom Schmerz gewaltsam zerrissen, den Tod wünschend, gestand er alles, was man wollte, und wurde ohnmächtig in den Kerker zurückgeschleppt. Man stärkte ihn, wie es nach erlittener Tortur gewöhnlich, mit Wein, und er fiel in einen zwischen Wachen und Schlafen hinbrütenden Zustand. Da war es ihm, als lösten sich die Steine aus der Mauer und als fielen sie krachend herab auf den Boden des Kerkers. Ein blutroter Schimmer drang durch, und in ihm trat eine Gestalt hinein, die, unerachtet sie Denners Züge hatte, ihm doch nicht Denner zu sein schien. Glühender funkelten die Augen, schwärzer starrte das struppige Haar auf der Stirn empor, und tiefer senkten sich die finstern Augenbrauen in die dicke Muskel herab, die über der krummgebogenen Habichtsnase lag. Auf grässlich seltsame Weise war das Gesicht verschrumpft und verzerrt und die Kleidung fremd und abenteuerlich, wie er Denner niemals gesehen. Ein feuerroter, mit Gold stark verbrämter, weiter Mantel hing in bauschichten Falten der Gestalt über die Schultern. Ein breiter, niedergekrempter spanischer Hut mit herabhängender roter Feder saß schief auf dem Kopfe. Ein langer Stoßdegen hing an der Seite, und unter dem linken Arm trug die Gestalt ein kleines Kistchen. So schritt der gespenstische Unhold auf Andres zu, in hohlem, dumpfen Tone sprechend. »Nun, Kamerad, wie hat dir die Folter geschmeckt? Du hast das alles bloß deinem Eigensinn zu verdanken. Hättest du dich als zur Bande gehörig bekannt, so wärst du nun schon gerettet. Versprichst du aber, dich mir und meiner Leitung ganz zu ergeben, und gewinnst du es über dich, von diesen Tropfen zu trinken, die aus deines Kindes Herzblut gekocht sind, so bist du augenblicklich aller Qual entledigt. Du fühlst dich gesund und kräftig, und für deine weitere Rettung will ich dann sorgen.« Andres konnte vor Schreck, Angst und Ermattung nicht sprechen. Er sah, wie seines Kindes Blut in der Fiole, die ihm die Gestalt hinhielt, in roten Flämmchen spielte. Inbrünstig betete er zu Gott und den Heiligen, dass sie ihn retten möchten aus den Klauen des Satans, der ihn verfolge und um die ewige Seligkeit bringen wolle, die er zu erlangen hoffe, sollte er auch eines schimpflichen Todes sterben. Nun lachte die Gestalt, dass es im Kerker wieder gelte, und verschwand im dicken Dampf. Andres erwachte endlich aus dumpfer Betäubung. Er vermochte, sich aufzurichten vom Lager. Aber wie ward ihm, als er sah, dass das Stroh, was unter seinem Haupte gelegen, sich stärker und stärker zu rühren begann und endlich weggeschoben wurde? Er gewahrte, dass ein Stein aus dem Fußboden von unten herausgedrängt worden, und hörte mehrmals seinen Namen leise rufen. Er erkannte Denners Stimme und sprach: »Was willst du von mir? Lass mich ruhen. Ich habe mit dir nichts zu schaffen.« »Andres«, sprach Denner, »ich bin durch mehrere Gewölbe gedrungen, um dich zu retten. Denn wenn du auf den Richtplatz kommst, von dem ich errettet wurde, bist du verloren. Bloß um deines Weibes willen, die mir mehr angehört, als du wohl denken magst, helfe ich dir. Du bist ein mutloser Feigling. Was hat dir nun dein erbärmliches Leugnen gefruchtet? Bloß, dass du vom Farschen Schloss nicht zu rechter Zeit nach Hause zurückkehrtest und ich mich zu lange bei deinem Weibe aufhielt, ist schuld, dass man mich auffing. Da, nimm die Pfeile und die Säge, befreie dich in künftiger Nacht von den Ketten und durchsäge das Schloss der Kerkertüre. Schleiche durch den Gang. Die äußere Tür linker Hand wird offen stehen. Und draußen wirst du einen von uns finden, der dich weitergeleitet. Halte dich gut. Andres nahm die Säge und die Pfeile, die ihm Denner hineinreichte, und hob dann den Stein wieder in die Öffnung. Er war entschlossen, das zu tun, wozu ihn die innere Stimme des Gewissens aufforderte. Als es Tag geworden und der Gefängniswärter hineintrat, da sagte er, wie er sehnlich wünsche, vor den Richter geführt zu werden, indem er Wichtiges zu entdecken habe. Noch an demselben Vormittage wurde sein Verlangen erfüllt, weil man nicht anders glaubte, als dass Andres neue, bislang noch unbekannt gebliebene Freveltaten der Bande gestehen werde. Andres überreichte den Richtern die von Dennern erhaltenen Instrumente und erzählte den Vorgang der Nacht. Unerachtet ich gewiss und wahrhaftig unschuldig leide, so soll mich doch Gott behüten, dass ich danach trachten sollte, meine Freiheit auf unerlaubte Weise zu erlangen. Denn das würde mich ja dem verruchten Denner, der mich in Schande und Tod gestürzt hat, in die Hände liefern. Und ich dann erst durch mein sündliches, frevlerisches Unternehmen die Strafe verdienen, die ich jetzt unschuldig leiden werde. So beschloss Andres seinen Vortrag. Die Richter schienen erstaunt und von Mitleid für den Unglücklichen durchdrungen, wiewohl sie durch die mannigfachen Tatsachen, die wider ihn sprachen, zu sehr von seiner Schuld überzeugt waren, um sein jetziges Benehmen nicht auch für zweifelhaft zu halten. Die Aufrichtigkeit des Andres und vorzüglich der Umstand, dass nach jener Anzeige der von Denner beabsichtigten Flucht in der Stadt, und zwar in der nächsten Umgebung des Gefängnisses, wirklich noch einige von der Bande ertappt und aufgegriffen wurden, hatte jedoch den wohltätigen Einfluss auf ihn, dass er aus dem unterirdischen Kerker, in den er gesperrt gewesen, herausgenommen wurde und eine lichte Gefängnisstube neben der Wohnung des Gefangenenwärters erhielt. Da brachte er seine Zeit mit Gedanken an sein treues Weib, an seinen Knaben und mit gottseligen Betrachtungen hin, und bald fühlte er sich ermutigt, das Leben auch auf schmerzliche Weise wie eine Bürde abzuwerfen. Der Morgen, an dem Denner und Andres hingerichtet werden sollten, war angebrochen. Da ging die Tür des Gefängnisses auf und der junge Graf von Fach trat hinein zum Andres, der auf den Knien lag und still betete. »Andres«, sprach der Graf, »du musst sterben. Erleichtere dein Gewissen noch durch ein offenes Geständnis. Sage mir, hast du deinen Herrn getötet? Bist du wirklich der Mörder meines Oheims?« Da stürzten dem Andres die Tränen aus den Augen. Und er wiederholte nochmals alles, was er vor Gericht ausgesagt, ehe ihm die unleidliche Qual der Tortur eine Lüge auspresste. Er rief Gott und die Heiligen an, die Wahrheit seiner Aussage und seine gänzliche Unschuld an dem Tode des geliebten Herrn zu bekräftigen. »So ist hier«, fuhr der Graf von Fach fort, »ein unerklärliches Geheimnis im Spiele. Ich selbst, Andres, war von deiner Unschuld überzeugt. Unerachtet vieles wider dich sprach, denn ich wusste ja, dass du von Jugend auf der treueste Diener meines Oheims gewesen bist und ihn selbst einmal in Neapel mit Gefahr deines Lebens aus Räuberhänden gerettet hast. Allein nur noch gestern haben mir die beiden alten Jäger meines Oheims Franz und Nikolaus geschworen, dass sie dich leibhaftig unter den Räubern gesehen und genau bemerkt hätten, wie du selbst meinen Oheim niederstrecktest.« Andres wurde von den peinlichsten, schrecklichsten Gefühlen durchbohrt. Es war ihm, als wenn der Satan selbst seine Gestalt angenommen habe, um ihn zu verderben. Denn auch Denner hatte ja sogar im Kerker davon gesprochen, dass er den Andres wirklich gesehen. Und so schien selbst die falsche Beschuldigung vor Gericht auf innerer, wahrer Überzeugung zu beruhen. Die Rathausglocke erklang dumpf und schauerlich, in abgemessenen Pulsen. Andres wurde angekleidet und der Zug ging mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten unter dem Zuströmen unzähligen Volks nach der Richtstätte. Andres betete laut und rührte durch sein frommes Betragen alle, die ihn sahen. Denner hatte die Miene des trotzigen, verstockten Bösewichts. Er schaute munter und kräftig um sich und lachte oft den armen Andres tückisch und schadenfroh an. Andres sollte zuerst hingerichtet werden. Er bestieg gefasst mit dem Henker die Leiter. Da kreischte ein Weib auf und sank ohnmächtig einem alten Mann in die Arme. Andres blickte hin. Es war Georgina. Laut erflehte er vom Himmel Fassung und Stärke. »Dort, dort sehe ich dich wieder, mein armes, unglückliches Weib. Ich sterbe unschuldig«, rief er, indem er den Blick sehnsuchtsvoll zum Himmel erhob. Der Richter rief dem Henker zu, er möge sich fördern, denn es entstand ein Murren unter dem Volke und es flogen Steine nach Dennern, der ebenfalls schon die Leiter bestiegen hatte, und die Zuschauer verhöhnte ob ihres Mitleids mit dem frommen Andres. Der Henker legte dem Andres den Strick um den Hals. Da scholl es aus der Ferne her: »Halt! Halt, um Christus willen, halt! Der Mann ist unschuldig! Ihr richtet einen Unschuldigen hin!« »Halt! Halt!« schrien tausend Stimmen. Und kaum vermochte die Wache zu steuern dem Volk, das hinzudrang und den Andres von der Leiter herabreißen wollte. Näher sprengte nun der Mann zu Pferde, der erst gerufen hatte. Und Andres erkannte auf den ersten Blick in dem Fremden den Kaufmann, der ihm in Frankfurt Georginas Erbschaft ausgezahlt hatte. Seine Brust wollte zerspringen vor Freude und Seligkeit. Der Kaufmann sagte dem Richter, dass zu derselben Zeit, als der Raubmord im Fachschen Schlosse verübt worden, Andres in Frankfurt, also viele Meilen davon entfernt gewesen sei, und dass er dies vor Gericht auf die unzweifelhafteste Weise durch Urkunden und Zeugen dartun wolle. Da rief der Richter: »Die Hinrichtung des Andres kann keineswegs geschehen. Denn dieser höchst wichtige Umstand beweiset die völlige Unschuld des Angeklagten. Man führe ihn sogleich nach dem Gefängnisse zurück.« Denner hatte alles von der Leiter herab ruhig angesehen. Als aber der Richter diese Worte gesprochen, da rollten seine glühenden Augen, er knirschte mit den Zähnen, er heulte in wilder Verzweiflung, dass es grässlich, wie der namenlose Jammer des wütenden Wahnsinns durch die Lüfte hallte: »Satan, Satan, du hast mich betrogen, weh mir, es ist aus, alles verloren!« Man brachte ihn von der Leiter herab, er fiel zu Boden und röchelte dumpf: »Ich will alles bekennen, ich will alles bekennen!« Auch seine Hinrichtung wurde verschoben und er ins Gefängnis zurückgeführt, wo ihm jedes Entspringen unmöglich gemacht worden. Wenige Augenblicke nachher, als Andres bei dem Gefangenenwärter angekommen, lag Georgina in seinen Armen. »Ach, Andres, Andres«, rief sie, »nun habe ich dich ganz wieder, da ich weiß, dass du unschuldig bist. Denn auch ich habe an deiner Redlichkeit, an deiner Frömmigkeit gezweifelt.« Unerachtet man Georginen den Tag der Hinrichtung verschwiegen, war sie doch von unbeschreiblicher Angst, von seltsamer Ahnung getrieben, nach Fulda geeilt und gerade auf die Richtstätte gekommen, als ihr Mann die verhängnisvolle Leiter bestieg, die ihn zum Tode führen sollte. Der Kaufmann war die ganze lange Zeit der Untersuchung über auf Reisen in Frankreich und Italien gewesen und jetzt über Wien und Prag zurückgekehrt. Eine Schickung des Himmels wollte, dass er gerade in dem entscheidendsten Augenblick auf dem Richtplatz ankam und den armen Andres vor dem schmählichen Tode des Verbrechens rettete. Denner selbst gestand nun die Richtigkeit der Angabe des Andres über das Verhältnis mit ihm und meinte nur, der Satan müsse ihn geblendet haben, denn in der Tat hätte er geglaubt, Andres fechte auf dem Fachschen Schloss an seiner Seite. Für die erzwungene Teilnahme an der Ausplünderung des Pachterhofes sowie für die gesetzwidrige Rettung Denners hatte nach dem Ausbruch der Richter Andres genug gebüßt durch das lange, harte Gefängnis und durch die ausgestandene Marter- und Todesangst. Er wurde daher durch Urteil und Recht von jeder weiteren Strafe freigesprochen und eilte mit seiner Georgina auf das Fachsche Schloss, wo ihm der edle, wohltätige Graf im Nebengebäude eine Wohnung einräumte, von ihm nur die geringen Jagddienste fordernd, die des Grafen persönliche Liebhaberei notwendig machte. Auch die Gerichtskosten bezahlte der Graf, so dass Andres und Georgina in dem ungekränkten Besitz ihres Vermögens blieben. Der Prozess wider den verruchten Ignaz Denner nahm jetzt eine ganz andere Wendung. Die Begebenheit auf der Gerichtsstätte schien ihn ganz umgewandelt zu haben. Denner klagte sich selbst mit allen Zeichen tiefer Reue des Bündnisses mit dem Satan an, das er von seiner frühen Jugendzeit unterhalten, und so wurde vorzüglich hierauf die fernere Untersuchung mit dem Zutritt dazu verordneter Geistlichkeit gerichtet. Über seine früheren Lebensverhältnisse erzählte Denner so viel Sonderbares, dass man es für das Erzeugnis wahnsinniger Überspannung hätte halten müssen, wenn nicht durch die Erkundigungen, die man in Neapel, seinem angeblichen Geburtsort, einziehen ließ, alles bestätigt worden wäre. Ein Auszug aus den von dem geistlichen Gericht in Neapel verhandelten Akten ergab über Denners Herkunft folgende merkwürdige Umstände. Vor langen Jahren lebte in Neapel ein alter, wunderlicher Doktor, Trabacchio mit Namen, den man seiner geheimnisvollen, stets glücklichen Kuren wegen insgeheim den Wunderdoktor zu nennen pflegte. Es schien, als wenn das Alter nichts über ihn vermöge, denn er schritt rasch und jugendlich daher, unerachtet mehrere Eingeborene ihm nachrechnen konnten, dass er an die 80 Jahre alt sein müsste. Sein Gesicht war auf eine seltsame, grausige Weise verzerrt und verschrumpft. Und seinen Blick konnte man kaum ohne inneren Schauer ertragen, wiewohl er oft den Kranken wohltat. So lief er mit einer Kiste seiner Arzneien, die er selbst bereitete, durch die Straßen von Neapel zu seinen Kranken. Und jeder wich ihm scheu aus. Nur in der höchsten Not wandte man sich an ihn, aber niemals schlug er es aus, einen Kranken zu besuchen. Mehrere Weiber starben ihm schnell. Immer waren sie ausnehmend schön und insgemein Landdirnen gewesen. Er sperrte sie ein und erlaubte ihnen nur unter Begleitung einer alten, ekelhaft hässlichen Frau die Messe zu hören. Diese Alte war unbestechlich. Jeder noch so listig angelegte Versuch junger Lüstlinge, den schönen Frauen des Dr. Trabacchio näher zu kommen, blieb fruchtlos. Unerachtet Dr. Trabacchio von Reichen sich gut bezahlen ließ, so stand doch seine Einnahme mit dem Reichtum an Geld und Kleinodien, den er in seinem Hause aufgehäuft hatte und den er niemanden verhehlte, in keinem Verhältnis. Dabei war er zu Zeiten freigebig bis zur Verschwendung und hatte die Gewohnheit, jedes Mal, wenn ihm eine Frau gestorben, ein Gastmahl zu geben, dessen Aufwand wohl doppelt so viel betrug als die reichste Einnahme, die ihm seine Praxis ein ganzes Jahr hindurch verschaffte. Mit seiner letzten Frau hatte er einen Sohn erzeugt, den er ebenso einsperrte wie seine Weiber. Niemand bekam ihn zu sehen. Nur bei dem Gastmahl, das er nach dem Tode dieser Frau gab, saß der kleine dreijährige Knabe an seiner Seite. Und alle Gäste waren über die Schönheit und die Klugheit des Kindes verwundert, dass man verriet sein körperliches Ansehen nicht sein Alter seinem Benehmen nach wenigstens für 12-jährig hätte halten können. Eben bei diesem Gastmahl äußerte der Dr. Trabacchio, dass, da nunmehr sein Wunsch, einen Sohn zu haben, erreicht sei, er nicht mehr heiraten werde. Seit einiger Zeit starben mehrere angesehene Personen in Neapel und in der umliegenden Gegend. Und zwar nach der Ärzte einstimmigem Urteil an Gift. Dies hatte viele Untersuchungen veranlasst, die fruchtlos blieben, bis endlich ein junger Mann, in Neapel ein bekannter Lüstling und Verschwender, dessen Oheim vergiftet worden, die grässliche Tat mit dem Zusatz eingestand,

Nun genoss Andres eines ruhigen, heitern Alters, das keine feindliche Macht zu zerstören vermochte. E.T.A. Hoffmann. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann wurde am 24. Januar 1776 in Königsberg geboren und starb am 23. Juni 1822 in Berlin. Als Vornamen wurden ihm Ernst, Theodor und Wilhelm mitgegeben. Aus Verehrung zu Wolfgang Amadeus Mozart nahm er später den Namen Amadeus an. Nach dem Gymnasium studierte er ab 1792 Jura und arbeitete später als Referendar am Gericht in Glogau. Nach dem Examen 1798 wechselte er an das Berliner Kammergericht. In den nächsten Jahren wurde Hoffmann mehrfach versetzt, zuletzt nach Warschau. Infolge der Napoleonischen Kriege verlor er 1804 seine Anstellung als preußischer Staatsdiener. Daraufhin nahm Hoffmann 1808 die Stelle eines Kapellmeisters am Bamberger Theater an, verlor die Stelle aber kurze Zeit später beim Wechsel der Theaterleitung. In den folgenden Jahren verdiente Hoffmann sein Geld mit Musikstunden. 1813 folgte ein erneutes Engagement, diesmal als Kapellmeister in Dresden. Er verlor die Stelle nur ein Jahr später. 1814 kehrte er zu seinem bürgerlichen Beruf zurück und trat am Kammergericht in Berlin erneut in den preußischen Staatsdienst. Am 25. Juni 1822 starb E.T.A. Hoffmann mit nur 46 Jahren. Er liegt auf dem Friedhof der Jerusalemer Kirche in Berlin begraben. Wichtige Werke: Der goldene Topf, 1814-1819, Die Elixiere des Teufels, 1815, Nachtstücke, 1817, Die Serapionsbrüder, 4 Bände, 1819 bis 21 und Die Lebensansichten des Katers Murr, 1820.